Lob und Tadel, Ausgabe Nummer 32, Bildungsgespräche aus Wien. Heute zum Thema, ja, Golriz Gilak, was ist unser Thema ganz genau? Zunächst einmal möchte ich mich für die Einladung ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich dafür, dass du gekommen bist. Ja, also unser Thema heißt ganz offiziell Bildungsideale im öffentlichen Raum, nein. Multikulturellen Umfeld. Und vielleicht beschreiben wir kurz das Setting. Wir sind hier in der Sky Lounge des Abendgymnasiums Wien. Ein guter Platz, um ein Gespräch aufzunehmen, das als Podcast dann in die weite Welt hinausrauscht. Lob und Tadel, da geht es einfach um etwas lernen und darüber reden. Und wenn du jetzt schon meinen ersten Aufschlag beim Tennis zurückgeworfen hast, darf ich mich zuerst einmal vorstellen. Das deutet dann doch schon einmal darauf hin, dass du ein sehr höflicher Mensch bist. Das freut mich, dass du meine Geste anerkannt hast. Ja, wirklich. Normalerweise bist du auch per Sie mit den Leuten eher mal, wenn du sie das erste Mal siehst. Ja. Und ich wiederum bei diesen Gesprächen bin sehr gerne per Du, weil man leichter miteinander redet. Mhm. Ich bin am Land aufgewachsen, bei den Bauern, da ist man mal grundsätzlich per Du, wird auch immer wieder missbraucht, weil wenn man per Du ist, dann ist man doch in gewisser Weise sehr offen und erzählt Dinge, die man sonst nicht erzählen würde. Bei mir ist das so, wenn du mit mir per Du redest, hörst du etwas, was sonst nicht hören würdest. Da bin ich aber gespannt, was noch kommt. Wir kennen aber einander schon, das heißt, wir haben uns schon vertraut gemacht und können einfach wirklich jetzt sagen, wir sind eigentlich schon seit einiger Zeit per Du. Ja, das Du-Wort können wir ohne Bedenken anwenden. Du kommst aus dem Iran, deine Familie kommt aus dem Iran. Ganz genau. Der Iran, sagt man, gell? Der Iran, ja. In Deutschland sagt man auch Iran ohne Artikel. Ja, es ist beim Iran sehr unterschiedlich, die Meinungen gehen da auseinander, ob man Iran sagt oder der Iran. Ich bevorzuge der Iran. Wir haben uns kennengelernt bei einem Gespräch über das Du und Sie. Und du hast eben erzählt, dass von deiner Herkunft her, von deiner Erziehung her, von deinem Hintergrund, dass Sie eine wirklich wichtige Bedeutung hat. Ja, zunächst einmal ist es eine Geste des Respekts. Aus meinem kulturellen Hintergrund nicht jeden x-beliebigen gleich zu duzen, vor allem auch als jüngere Person einen älteren Menschen nicht zu duzen. Das gehört sich einfach nicht. Das ist aber kulturell ganz unterschiedlich und ich toleriere das absolut, dass das in manchen Gegenden nicht so ist. Ich finde es auch sehr sympathisch, wenn mir heutzutage jemand gleich mit Du kommt, weil ich bin auch in Österreich aufgewachsen. Ich war 4 Jahre alt, als wir nach Österreich gekommen sind. Dementsprechend kann ich mich sowohl für das eine als auch für das andere begeistern. An der Uni zum Beispiel ist es ja in Finnland ganz üblich, dass die Leute per Du miteinander sind. Ja. Bei uns an der Uni in Wien ist es nicht so. Nein, da ist es nicht so. Also, mir ist aufgefallen, dass ich in Paris ein Jahr studiert habe. Da hatte ich viele Studienkolleginnen aus Dänemark, aus Finnland, aus Norwegen. Und die haben dann den Professor immer wieder geduzt, was für uns natürlich ein totaler Widerspruch war. Vor allem, weil sie auch immer an das englische you gedacht haben und da gibt es jetzt nicht wirklich die Unterscheidung zwischen sie und du. Und im Französischen aber schon. Und sie haben sich dann immer für das tu, also für das du entschieden, was für jemanden, der das eigentlich nicht kennt, sehr befremdlich ist. Wenn man die Kultur jedoch näher kennt, wie Menschen auch näher kennt, weiß man, dass das kein unhöflicher Akt ist, sondern dass das einfach zur Kultur gehört. Und ja, es ist schön, dass wir nicht alle gleich sind, oder? Wie ist es denn im Persischen? Ja, im Persischen ist man sehr, sehr lang miteinander per Sie. Es gibt auch, auch unter Gleichaltrigen behält man sich das Sie zunächst vor. Also auf gar keinen Fall könnte jemals eine jüngere Person einen älteren Menschen duzen. Das wäre ein Stilbruch wie dergleichen. Aber 2 12-Jährige würden sich Ja, 2 12-Jährige, also Kinder untereinander schon. Und wann fängt das an? Ganz unterschiedlich. Es kommt 17-Jährige, wenn sie sich... Ich hatte mal, im Iran habe ich mal ein paar Mädchen kennengelernt. Ich bin im Sommer immer wieder im Iran. Und da waren wir ca. 16, 17 und die haben mich stets gesiezt. Mhm. Und die waren in meinem Alter. Und das habe ich sehr, sehr befremdlich empfunden. Ja, aber du bist ja in Österreich aufgewachsen. Ja. Das heißt, du hast es befremdlich gefunden von deiner österreichischen Kultur her. Ja, absolut. Vor allem habe ich auch immer wieder das Du-Wort angeboten. Das haben sie aber überhaupt nicht annehmen können. Es ist ganz unterschiedlich. Heutzutage ist das unter Gleichaltrigen, kommt immer drauf an, von der Persönlichkeit der Person. Also was aber wirklich in Stein gemeißelt ist, ist, dass jüngere Ältere nicht sitzen. Mhm. Das ist mir zum Beispiel auch beim diesem einem Lehrgang so schwer gefallen. Die Workshopleiterin, genau. Wir haben gemeinsam einen Workshop teilgenommen. Genau. Mhm. Und unsere Workshopleiterin hat uns allen das Du angeboten, weil sie ja aus dem Tiroler Land stammt und gemeint hat, das Du ist ja ganz normal und wenn es die anderen nicht stört, würde sie gerne mit uns allen per Du sein. Und bei mir war das dann total schwierig, dass ich sie duze, vor allem, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, ältere Menschen auf Anhieb zu duzen. Aber ich meine, das würde ich auch nicht machen als Oberösterreicher, unbekannte ältere Menschen duzen. Im konkreten Fall war es für mich okay. Da bist du einen Tick schärfer eingestellt noch. Ja, da bin ich ein bisschen strenger eingestellt. Denn auch wenn mir das Du dann auch angeboten wird, ist es für mich sehr, sehr schwer, es auch umzusetzen in die Praxis. Was heißt das? Ich meine, zu sagen ist ja eine Geschichte, aber geht mit dir da einher, dass man mit jemandem vertrauter ist und herzlicher, freundlicher in einen inneren Kreis ihn hereinnimmt? Ja, anscheinend. Und das fällt einem bei Gleichaltrigen natürlich viel leichter als bei älteren, fremden Menschen. Und vor allem in meinem Alter und in meiner Position ist es oft auch für mich angenehmer, mit Menschen zunächst per Sie zu sein und dann einfach zu schauen, was kommt. Denn ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit jemandem per Sie bin, kann ich auch Sachen, die ich möchte, viel leichter durchbringen, sodass es auch nicht unhöflich klingt. Auch wenn man auf Konfliktsituationen ansprechen muss, ist es per Sie viel einfacher, als es mit jemandem zu machen, mit dem man eigentlich per Du ist. Ich bin in Tirol mit dem Postbus gefahren und alle Leute, die eingestiegen sind, haben Christi gesagt zum Postbusfahrer. Und ich bin mir sicher, die haben ihn nicht alle gekannt. Ich habe es auch dann gemacht beim nächsten Postbus, beim Umsteigen irgendwo im Zillertal. Und der hat mich dann ganz komisch angeschaut. Es dürfte also offensichtlich nicht unbedingt an der Sprache liegen, an diesem Wort du, D-U oder S-I-E, ob man jemanden als zugehörig betrachtet oder nicht. Also es hat nicht gepasst. Ich hätte eigentlich sie sagen müssen. Deswegen bleibe ich immer bei Grüß Gott, wenn ich am Land bin. Grüß Gott. Du hast mit dem Islam genauso wenig zu tun wie ich mit dem Katholischen. Also ich zahle die Kirchensteuer noch. Ja, eine Islamsteuer gibt es glaube ich gar nicht. Oder ich zahle sie schon sehr lange nicht. Aber du würdest dich als säkularisierte, nein, wie sagt man das? Ja, säkulare. Säkulare Muslima, sagt man das so? Würdest du das so sagen? Ich bin eine säkulare Muslima. Ich finde, es ist gut. Ich hört sich cool an. Schwierig. Ich bin immer der Meinung, dass Religion die Menschen trennt und dass der Glaube sie vereint. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich an Gott glaube, dass ich an ein übermächtiges Wesen glaube. Jedoch kann ich mich nicht wirklich einer Religion zuordnen, vor allem, weil mich meine Eltern auch so religionsfrei erzogen haben. Meine Eltern haben mich so erzogen, dass nicht die Religion im Leben das Wichtige ist und die hauptsächliche Rolle spielen sollte, sondern vielmehr die Moral, die Ethik und dass alle Religionen zu tolerieren sind, alle Menschen zu tolerieren sind und ihre Ansichten ebenfalls zu tolerieren sind. Und dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, das ist das Wahre und das ist das Falsche. Ich kann für mich sagen, ich glaube daran oder daran glaube ich nicht. Und wie es jemand anderer macht, das ist sein eigenes. Wo bist du in 200 Jahren? In 200 Jahren, wenn ich mich ganz gesund ernähre, vielleicht bin ich in einem japanischen Dorf. In einem japanischen Dorf, ja, wirklich, ja. Da gibt es ja die ältesten Menschen der Welt. Ach genau, die Japaner, wenn sich die begegnen, dann sind die, ja eins von den beiden jetzt, entweder sehr wortkarg, weil sie wissen, sie haben noch das ganze Leben vor sich, wo sie all die Dinge besprechen können, oder das genaue Gegenteil, wenn sie sich treffen, dann reden sie so viel, weil sie glauben, sie werden einander nie wiedersehen. Ich weiß nicht mehr, was das Richtige ist. Die Deutschen sind dann das andere. Mhm. Ich gehört. Na, vielleicht sind die Deutschen dann wortkarg. Kann das sein? Da gibt es wirklich einen kulturellen Unterschied, wenn man wem trifft, wie lange man glaubt, dass man den noch begegnen wird. Mhm. Also 200 Jahre sagst du, japanisches Dorf? Nein. Die Wiedergeburt, ja? Nein? Im besten Fall. Wir wissen nichts, dass wir wissen. Also wir wissen nichts darüber, wo wir in 200 Jahren sind. Ich weiß nicht mal, wo ich morgen bin, also von daher. Und du sagst Grüß Gott. Wirklich? Ja, ich bin ja auch aus Oberösterreich. Ja, schau, schau. Ja. Da seid ihr hingekommen. Du bist im Alter von 4 Jahren nach Linz. Ja, nach Linz. Bin eigentlich Linzerin. Mein oberösterreichischer Dialekt versteckt sich irgendwo in mir. Der versteckt sich vor den Wienern. Also wenn ich in Wien bin, kommt das selten raus. Kaum fahrt man mit dem Zug über die oberösterreichische Grenze, kommt er wieder raus und dann Remolle nur mehr so. Gell? Und mein Herz auch. Also an den Leuten, wie sie klingen, dass sie frisch aus Oberösterreich sind. Ja, und bei mir ist es einfach auch so, weil ich keine gebürtige Österreicherin bin, fällt es mir mit meinen Dialekten auch sehr einfach zu spielen. Nämlich, sobald ich in Oberösterreich bin, kann ich die ärgste Oberösterreicherin raushängen lassen. Wenn ich in Wien bin, mache ich die Wienerin. Und ich passe mich da total situationsgemäß dann auch an. Was mir auch aufgefallen ist, dass viele das nicht beherrschen. Mhm. Dass viele im Urdialekt in einem Kontext sprechen, wo es sehr seriös im Grunde zugeht und wo es sehr förmlich ist und wo der Dialekt sehr unpassend ist. Im Bildungsbereich an der Uni. Im Bildungsbereich, zum Beispiel an der Uni oder auch Lehrer in Klassen, wo ich mir denke, da hat für mich der Dialekt im Grunde wenig zu suchen. Denn es geht mir darum, meinen Stoff zu vermitteln, natürlich auch authentisch. Auf der anderen Seite ist der Dialekt einfach störend, meiner Ansicht nach. Wobei stört er? Im Grunde, sagen wir mal, wir als Lehrer stehen ja hierfür, dass die Schüler, die von aus unserer Hand dann weggehen, dass die Schüler ein gewisses Grunddeutsch, will ich es nennen, mitnehmen. Mhm. Und wenn ich selber, und der Dialekt ist ja grammatikalisch oft nicht richtig. Und wenn ich selber grammatikalisch nicht richtig spreche und mich nicht artikuliere, so wie es sein soll, einfach dem Hochdeutsch nicht entsprechend mich ausdrücke, so weiche ich doch von meiner Vorbildfunktion als Lehrer ab. Das ist meine Ansicht. Mhm. Und natürlich ist umstritten. Also manche sagen, nein, das ist mein Dialekt und dazu stehe ich. Und ich will in der Klasse auch so reden, wie normal redet von meinen Freunden. Naja, ich glaube einfach, dass das ein bisschen von der Stoffvermittlung ablenkt, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Aber dass deine Sprache eine andere Farbe annimmt, wenn du in Wien bist, machst du das absichtlich oder passiert einfach? Nein, ich passe mich meistens meinem Gesprächspartner an. Passiert es im Kopf oder im Bauch? Weiß ich nicht, ganz automatisch. Das kommt ganz automatisch aus mir heraus. Also wenn du jetzt anfängst, mit mir oberösterreichisch zu sprechen, dann kann ich das genauso mitmachen. Ich habe eine Freundin gehabt, die war Tirolerin und die hat beim Kochen immer tirolerisch gesprochen, sonst Wienerdeutsch. Aha. Ja. Es gibt so Umstände. Kann das sein, dass sie da Tiroler Gerichte gekocht hat, dass sie dann automatisch... Nein, scheinbar. Also möglicherweise, ich weiß nicht genau. Ich muss noch ergänzen, meine Oma war mit dem Direktor Stranzinger und seiner Frau immer per Sie. Das ganze Leben lang. Mhm. Und die haben viele Sachen gemeinsam gemacht. Bis zum Tod per Sie, Direktor Stranzinger. Ja. Hat mir auch sehr beeindruckt, aber immer doch komisch. Ja, ich denke mir, oft muss das Sie gar nicht bedeuten, dass man sich einem Menschen nicht nahe fühlt, sondern vielleicht ist es ein gewisser Selbstschutz, das Sie und einfach Wahrung des Respekts, öffentliche Wahrung des Respekts auch. Mhm. Ich kenne viele Leute, mit denen ich per Sie bin und mit denen ich mich unglaublich gut verstehe. Jetzt schließen wir den Kreis, ich stelle dich noch fertig vor. Du unterrichtest Französisch und Psychologie, Philosophie und... Deutsch als Zweitsprache. An der... Austrian. Austrian. An einer der Austrian International Schools. Genau. Das ist der richtige Name einer Schule, die früher Al-Assa-Schule geheißen hat und eine Verbindung hatte mit Kairo. Mhm. Man konnte in Wien an der Al-Assa-Schule zur Schule gehen, einen Abschluss machen und dann dort sofort an die gleichnamige Universität dann übernommen werden. Genau. Und diese Schule hat jetzt einen anderen Namen bekommen und dort bist du als Lehrerin. Also die Schule hat circa vor 3 Jahren ihren Namen erhalten und ich habe die Lehramtsprüfung für Französisch und Psychologie und Philosophie, unterrichte aber jedoch nur Französisch. Ja, ich bin da jetzt seit ca. 4 Jahren an der Schule. Es gefällt mir recht gut. Die Schüler sind großteils aus Ländern wie Ägypten, der Türkei, Jordanien, Bosnien, Herzegowina. Ja. Muslimische Schüler. Sie sind muslimische Schüler. Also der Großteil von ihnen ist muslimische Schüler. Mhm. Aber wir haben auch katholische Schüler. Mhm. Jedoch sind die in der Minderzahl. Mhm. Und wir haben eigentlich, weil da wir ein sehr kleines Kollegium sind und insgesamt im ORG, ich unterrichte im ORG. Das ist ein Oberstufenrealgymnasium, genau. Also ab 15 Jahre ab ungefähr. 15 Jahre. Mhm. Dadurch, dass wir nur insgesamt 64 Schüler haben, kennen wir natürlich alle unsere Schüler und alle kennen uns. Und das ist ein sehr familiäres Verhältnis. Und Schools deswegen, weil es eben ein Oberstufenrealgymnasium ist ab 15, genau. Es ist auch eine Volksschule dabei. Und eine Hauptschule. Und eine Hauptschule. Muslimisch, ja. Und jetzt hast du ja gesagt, du bist eine säkulare Muslima. Ja. Sind die Schüler dort auch säkular? Oder ich meine, im Verzeichnis der Schulen findet man die Austrian International Schools als islamische Schule. Mhm. Das ist der Hintergrund, vor dem das Ganze spielt. Im Grunde ist die Austrian International Schools eine Privatschule, eine nicht konfessionelle Privatschule. Dadurch, dass sie früher die Al-Azhar-Schule war, waren eben sehr viele arabischsprachige und muslimischstämmige Kinder an dieser Schule. Durch den Wechsel des Namens sind diese jedoch geblieben. Also das hat sich eigentlich mitgetragen von dem her. Also, aber es können auch natürlich katholische, evangelische, jüdische Kinder auch diese Schule besuchen. Und warum würde man das machen als katholisch-jüdisches Kind? Weil unsere Schule unter anderem eine der Schulen ist, die neben dem kleinen Lehrkörper und den kleinen Klassen auch Arabisch als einen schulautonomen Wahlpflichtgegenstand anbietet und man in Arabisch auch mündlich maturieren kann. Und es gibt zum Beispiel auch in Syrien katholische Menschen, es gibt ja christliche Zugehörigkeiten auch in Syrien und wir haben eben auch Christen aus Syrien in der Schule und die natürlich auch das Arabische als Unterrichtsgegenstand sehr schätzen. Und das Witzige ist, unsere arabische Lehrerin hat an der Arabistik an der Uni Wien studiert und ist Österreicherin, gebürtige Österreicherin. Der Lehrplan ist ebenfalls vollständig österreichisch? Ja, der Lehrplan ist vollständig österreichisch. Unsere Lehrer haben alle in Österreich die Lehramtsprüfung gemacht und dementsprechend sind wir auch vom Stadtschulrat, wir werden alle vom Stadtschulrat bezahlt und müssen uns auch natürlich an die Richtlinien des Stadtschulrats halten. Die Kinder sind ja ein Klientel, ihre Eltern das andere. Wie schaut denn das aus, der Kontakt mit den Eltern? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich am allerliebsten mag an dieser Schule. Aha. Also man hört ja immer wieder in den Medien, neulich habe ich wieder gelesen, einen Zeitungsartikel von der Ute Brühl im Kurier, von einer Frau lasse ich mir nichts sagen, der Zeitungsartikel geheißen. Mhm. Als Überschrift? Als Überschrift, genau. Und da muss ich ganz ehrlich einmal dagegen sprechen. Und zwar, wer sagt das, von einer Frau lasse ich mir nichts sagen? Naja, als Schüler oder als Schüler, Eltern? Als Schüler, auch Eltern. Und ich muss da ganz ehrlich einmal da was dazu sagen, nämlich, dass mir das noch nie passiert ist, dass mir A, dass ein Schüler gesagt hat oder B, mir ein Vater das gesagt hat. Ich muss sagen, die Elterngespräche habe ich an dieser Schule am allerliebsten, vor allem aus dem Grund, weil Lehrer im orientalischen Raum, ganz anders als jetzt in Österreich, als eine Respektsperson angesehen werden. Na hallo, bei uns ist das ja auch so. Naja, also die Lehrer werden in Österreich schon sehr von der Medienwelt und von der Gesellschaft zerrissen. Ach so, na gut, Medienwelt ist ja eine Sache, aber wenn ich bei meinen Kindern im Gang stehe vor dem Lehrerzimmer in ihrer Schule, die Regeln bestimmt nicht ich. Mhm. Also Respekt ist dort im Lehrerzimmer schon zentriert. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Aha. Ich hab auch Freunde, die auch Lehrer sind und die dann schon wohl sagen, dass bei den Elterngesprächen man genau weiß, wer hier der Chef ist und wer was bestimmt. Mhm. Und ja, und meine Tochter so und mein Sohn so und sie sind ja das und das. Und die schreibt ja nur schlechte Noten, weil sie so schlecht sind, so auf die Art. Das hat man bei uns an der Schule halt überhaupt nicht. Also wenn ich dann sage, ja, also ihr Sohn macht nicht mit im Unterricht oder bringt keine Hausaufgaben oder hat jetzt ein 5 auf die Schularbeit, dreht sich der Vater wirklich um zu dem Sohn und sagt, du. Also, und da wird wirklich das Kind dann auch gerügt. Und es kommt dann nicht zurück, ja, sie machen das nicht gescheit. Sie sind verantwortlich. Natürlich gibt es Lehrer, ich will ja gar nicht sagen, dass da alle Lehrer perfekt sind, aber natürlich gibt es dann Lehrer, die, wir wissen alle, schwarze Schafe gibt es ja überall. Aber in den meisten Fällen ist es einfach so, dass dann Schüler, gerade in der Pubertät, sich dann einfach vom Unterricht zurückziehen und einfach andere Interessen haben. Und ich finde das auch sehr schön, dass solche Elterngespräche es gibt, wie es bei uns an der Schule gibt, wo dann nicht dauernd der Lehrer dafür zur Rechenschaft gezogen wird, weil er jetzt den 5er wieder austeilt hat. Es sind ja die Elterngespräche immer wieder Thema bei Kindern mit Migrationshintergrund, dass die Eltern ja nicht Deutsch können und man mit denen gar nicht reden kann und der Zugang zu diesen Familien ja über die Kinder eigentlich läuft, die Deutsch können. Ist das bei dir auch so? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir in wenigen Fällen passiert, dass Kinder mitgegangen sind, weil sie übersetzen mussten. Und eines will ich auch noch sagen, weil es ja immer heißt, ja, die Männer geben die Hand nicht der Frau. Also mir hat bisher jeder muslimische Vater die Hand gegeben. Jeder. Also es hat und ich strecke sie auch immer aus, um es zu testen. Und es hat mir bisher kein Mann die Hand verweigert. Mhm. Kein Mann. Ich meine, welche Männer sind das? Naja. Würden Sie mir auffallen auf der Straße als muslimische Männer? Oder was bedeutet überhaupt muslimisch in diesem Zusammenhang? Naja, sind das die Männer fallen halt bei den Muslimen wahrscheinlich nicht so sehr auf wie die Frauen durch ihr Kopftuch. Die Frauen sind ja durch das Kopftuch viel deutlicher zu erkennen, einfach in der Gesellschaft. Und da tun es mir dann auch irgendwo auch leid. Aber du würdest praktisch die Mütter an ihren Kopftüchern erkennen? Ja, die Mütter erkennt man natürlich an den Kopftüchern. Es trägt nicht jede Mutter ein Kopftuch, aber die Mütter und auch die islamischen Frauen, die erkennt man halt an ihren Kopftüchern. Mhm. Und die werden halt leider auch oft auf das Kopftuch reduziert von der Gesellschaft, was ich sehr schade finde. Und das habe ich auch erst an dieser Schule gemerkt, denn obwohl ich aus dem orientalischen Raum komme und stamme, habe auch ich viele Klischees im Kopf gehabt über Menschen, die Religion im Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Und ich habe auch immer gedacht, dass Frauen und Mädchen, die Kopftücher tragen, dass die unter Zwang leben, unterdrückt sind. Da hat sich bei mir in der Schule das schon ein Paradigmenwechsel aufgetan. Denn ich habe dann immer wieder miterlebt, wie junge Mädchen mit Kopftuch Burschen total zurechtgewiesen haben und Burschen aufgefordert haben, ihnen Sachen zu tun und zu bringen, was ich nie gedacht hätte, dass ein Mädchen mit Kopftuch, das schon so viel Selbstvertrauen hat und so extrovertiert ist. Und das hat mich eigentlich ziemlich begeistert und hat eigentlich mein Bild von der Frau mit Kopftuch ein bisschen zerstört. Muss ich sagen. Ich trage selbst kein Kopftuch. Bei uns war das niemals ein Thema, dass wir Kopftuch tragen. Sag Persien, 1979, Revolution. Ja. Was ist da genau passiert? Jetzt werden wir sehr politisch. Naja, das ist jetzt schon einfach, gelernt habe ich es in der Schule nicht. Ja. Und wenn du jetzt da bist und das erzählen könntest, das wäre dann doch schon sehr interessant. Naja, der Schah wurde exiliert 1979. Der Schah von Persien. Der Schah von Persien. Was ist ein Schah? Der Schah ist die persische Bezeichnung für König, König der Könige. Eine Monarchie wurde beendet und die Islamische Republik wurde ausgerufen. Die Islamische Republik wurde unter Ayatollah Khomeini. Den kenne ich aus den Nachrichten meiner Kindheit. Genau, und der war, bis zu dem Zeitpunkt war er exiliert in einem Vorort Nofle-le-Château bei Paris. Und ist dann nach der Exilierung des Schahs, ist er dann, als die Islamische Republik ausgerufen wurde, in den Iran zurückgekehrt und war dann der geistliche Führer des Irans. Und die Islamische Republik Iran hat einen Präsidenten, aber auch ein geistliches Oberhaupt. Ja, und der Schah von Persien wurde exiliert. Wo ist er dann hingegangen? Ich glaube, er ist mal nach Amerika und er hat da mehreren Orten gelebt und ist dann in Ägypten bei Freunden untergekommen, genau. Und dort ist er dann auch an Krebs gestorben. Mhm. Mit Familie? Mit Frau? Mit Kind? Familie, ja. Und ist dann auch in Ägypten, in Kairo, ich bin mir nicht sicher, beerdigt worden. Mhm. Also sein Grab ist noch in Ägypten. Und bis 1979 war mit dem Schah von Persien der Iran ein Land, das sehr mit Paris, Frankreich in Verbindung war. Du hast promoviert zu dem Thema, du hast mich untersucht, wie die französische Sprache sich im Iran entwickelt hat. Aber war das dieser offene Iran mit den Frauen, die keine Kopftücher hatten, wo modernes Leben geführt und zelebriert wurde? Oder wie war das? Ist das nur mein Eindruck? Also zunächst möchte ich sagen, dass du sehr, sehr gut recherchiert hast über mich. Naja, also nachzuschauen, worüber du promovierst, das muss man ja schon machen. Ja, so. Also die französische Sprache, die. Ja. Genau. Naja, ich habe ja meine Diplomarbeit bereits geschrieben über die Transferenz zwischen der persischen und der französischen Sprache. Transferenz? Die Transferenz, genau, die kulturelle und die sprachliche Transferenz. Was ist denn eine Transferenz? Transferenz bedeutet in dem Sinne einfach so eine Art Wechsel, ein Austausch zwischen diesen zwei Sprachen. Mhm. Und was ich halt eben sehr interessant gefunden habe, seitdem ich begonnen habe, Französisch zu lernen in der Schule, sind mir immer wieder Wörter aufgefallen, die es genauso im Persischen gegeben hat. Mhm. Und für mich, ich hatte ja überhaupt keinen Bezug zu Frankreich und ich habe mich einfach total gewundert, wie ein Land, das jetzt kein Nachbarland des Irans ist, warum da Wörter vorkommen, die in beiden Sprachen existieren. Mhm. Und das gibt es ja im Arabischen, dass es arabische Lehnwörter im Iran gibt und es gibt ja türkische Wörter im Persischen, aber französische, das war für mich eigentlich sehr paradox. Und dann habe ich immer mehr Französisch gelernt und bin immer auf mehr Wörter gestoßen und das hat sich mein ganzes Studium durchgezogen, bis ich mir dann gedacht habe, gut, worüber schreibe ich meine Diplomarbeit? Dann schreibe ich es halt darüber. Wie ist diese Sprache jetzt nach Persien gekommen? Über Missionare? Ganz unterschiedlich. Die französische Sprache ist im Iran zunächst einmal sehr stark durch Missionare gekommen, durch christliche Missionare, vor allem der Orden der Lazaristen und der Orden der Jesuiten. Die waren im Iran sehr, sehr fleißig, würde ich es nennen, und sind auch sehr gut angenommen worden von der Community. Denn ich spreche jetzt vom 17. Jahrhundert, und dann ins 18. und 19. Jahrhundert die französische Sprache und diese Schulen, die von den Mönchen, will ich sagen, betrieben wurden, wurden von der Bildungselite besucht und wurden von der aristokratischen Schicht besucht. Mhm. Was so bei uns das Bildungsbürgertum aufwärts ist. Das Bildungsbürgertum aufwärts. Das heißt, also es war vor allen Dingen so, dass die Aristokratie mit dem Französischen in Berührung gekommen ist. Mhm. Und dementsprechend war das Französische auch niemals zu dieser Zeit eine wirklich wahre Bedrohung für die Iraner selbst, für die persischsprachige Schicht, für das Volk unter Anführungszeichen, weil es war nicht jedem zugänglich und es war ganz elitär und prestigehaft nur auf einen ganz kleinen Kreis begrenzt. Mhm. Und das war auch dann zu Zeiten der Qadjaren war das genauso. Die Qadjaren waren das Adelsgeschlecht im 18. und 19. Jahrhundert im Iran. Und die haben das ebenfalls so durchzogen, dass da sehr, sehr viele Schulen gegründet wurden und dass sie ihre Kinder, nämlich die Prinzen, auf diese Schule geschickt haben. Und die haben dementsprechend Französisch gelernt, waren vom französischen Einfluss dann sehr intruisiert und dementsprechend haben sie das Französische im Iran auch sehr gefördert, jedoch immer nur für eine sehr begrenzte Schicht. Mhm. Was dann aber ganz anders geworden ist, ist als Reza Pahlavi, das ist die letzte Generation an Monarchen, nämlich sein Sohn war der letzte Schah, an die Macht gekommen ist und der hat dann gesagt, gut, Bildung im Iran, der hat zunächst einmal die Schulpflicht eingeführt und hat gesagt, ja, Bildung im Iran muss modernisiert werden. Und das hat er natürlich anhand des Französischen gemacht. Er hat zum Beispiel das französische Notensystem, was von 0 bis 20 geht. 20 ist ein sehr gut was wir sehr gut bezeichnen würden. Mhm. Das hat er dann adaptiert in das persische Schulsystem und er hat dann moderne Bildung, was früher nur der aristokratischen Schicht zugänglich war, hat er propagiert auf die gesamte Bevölkerung. Mhm. Das große Problem war natürlich, dass der Klerus und dass die geistliche Schicht immer für Bildung im Iran verantwortlich war und er ihnen diesen Verantwortlichkeitsbereich entnommen hat. Dementsprechend ist die Kluft dann entstanden zwischen Religiosität, Tradition und Moderne im Iran. Und Reza Pahlavi war da sehr radikal in seinen Ansichten, hat zeitweise, weil er Atatürk sein großes Vorbild war, das Kopftuch im Iran auch verboten gehabt und er hat sich ziemlich verscherzt mit der religiösen Elite. Mhm. Ja, aber dadurch sind halt immer wieder Auslandsaufenthalte, also großteils der Auslandsaufenthalte sind bis zum Zweiten Weltkrieg in Frankreich absolviert worden und die Menschen haben einfach in Frankreich gelehrt und haben dann das Know-how aus Frankreich in den Iran importiert. Also zum Beispiel im Zeitalter der Qajaren, was noch ein bisschen früher war, gab es eine Schule, eine persischsprachige Schule, die heißt geheißen Dar al-Funun. Das war eine persische Schule mit Französisch als Unterrichtssprache. Mhm. Hat er einfach nur die aristokratische Schicht besucht, aber allein das und dass es Fächer gegeben hat wie Medizin, wo der österreichische Arzt Dr. Pollack auf Französisch im Iran unterrichtet hat, zeigt dann das Französische als Wissenschaftssprache und als Sprache des Prestiges, also die Rolle, die das Französische damals innehatte. Und das ist ganz, ganz interessant, wenn man sich denkt, dass ein Land, das tausende Kilometer von Frankreich entfernt liegt, geografisch, sich diese Sachen so sehr zu eigen macht. Zum Beispiel das erste Theater im Iran war nach französischem Vorbild. Das Stück, was vorgespielt wurde, war, ich bilde mir jetzt ein, es war Molières Misanthrope, der Menschenfeind. Mhm. Und das war einfach, weil es der damalige Schah einfach so gewollt hat und weil er das nach außen so getragen hat und das für sich zumindest haben wollte. Also auch die Fotografie, der Film, stammt alles aus frankophonen Ländern und das ist einfach der Grund, warum heutzutage im persischen Fachvokabular sehr, sehr viele französische Wörter sind, vor allem in der Medizin, weil die Medizin ja, die moderne Medizin durch diese Schule, die ich vorhin erwähnt hatte, in den Iran gekommen ist und weil die Lehrer alle Französisch gesprochen haben. Dementsprechend hatten die Perser das Vokabular dafür nicht und haben es dann zum ersten Mal auf Französisch gehört. Man kann sich vorstellen, wenn es keine äquivalenten Bezeichnungen in der Sprache dafür gibt, dass man dann das Wort einfach übernimmt. Mhm. Und das ist einfach heutzutage im medizinischen, chemischen, naturwissenschaftlichen Bereich komplett so, dass man lauter französische Lehnwörter im Persischen vorfindet. Auch im schauspielerischen Bereich, im Theater, in der Kunst. Sehr, sehr viele französischsprachige Wörter. Also die Kunstakademie, die Kunstuniversität in Teheran ist nach französischem Modell aufgebaut worden. Also ich kann jetzt sehr, sehr viele, es würde den Rahmen dieser Konversation sprengen, wenn ich jetzt die ganzen Beispiele nennen würde für französischen Einfluss im Iran. Ich meine, wir haben es auch ein bisschen in Wien im Deutschen französische Wörter, Trottoir und... Genau. Man muss sagen, es gibt im Iran, also die Qualität der Universitäten heute im Iran ist eine sehr gute Qualität. Mhm. Also die Studierenden, die die Ausbildung auch im Iran erhalten, also das sind Top-Fachkräfte dann später in ihren Berufen. Und was ein Vorteil der islamischen Revolution war, war, dass auch das Französische nicht mehr nur einer gesonderten Schicht, also einer kleinen begrenzten Schicht zur Verfügung gestanden ist, sondern auch, dass es viel mehr auf dem öffentlichen Bereich, vor allem auf öffentliche Schulen hinuntergebrochen wurde. Das heißt, heute kann man Französisch auch an öffentlichen Schulen im Iran lernen. Nicht an allen öffentlichen Schulen, aber es gibt dennoch öffentliche Schulen, die das anbieten. Aber hat das die Revolution gemacht oder es hätte vielleicht auch die Zeit gemacht? Naja, die Revolution hat viel mehr, hat eben die Monarchie ausgeschaltet im Iran und dass die Kluft zwischen Aristokratie und der Bevölkerung und hat einfach nur mehr das Volk in den Vordergrund gestellt. Mhm. Und dementsprechend sind viele Entwicklungen auch positiv verlaufen für das Volk. Mhm. Und man muss da mit seiner Hetze gegen die Islamische Republik Iran da auch recht aufpassen. Denn wenn man zum Beispiel den Iran dazu sehr verteufelt, ich muss ehrlich sagen, die westlichen Medien sind heutzutage sehr stark nach Amerika und nach Israel gerichtet und sehr, berichten sehr einseitig und stellen immer wieder den Iran als den Schuldigen für viele Dinge hin. Und was ist der Iran für dich heute? Ist es ein fremdes Land und oder ein fremdes Regime oder ein vertrautes Land mit fremdem Regime? Es ist für mich... Oder ein vertrautes Regime? Es ist, ich habe kein anderes Regime in meinem Leben kennengelernt. Ich kannte immer nur dieses Regime. Welches? Das, das aktuelle. Das aktuelle. Ich kannte immer nur dieses Regime und vermisse auch kein anderes Regime, weil ich den Iran nicht anders kenne. Mhm. Und deine Eltern? Meine Eltern sind heutzutage kaum im Iran. Und ich muss sagen, für mich ist der Iran eigentlich nur mehr ein Ort, wo ich hinfahre, um meine Großeltern zu besuchen. Also ich habe nicht wirklich die Verbindung mehr zum Iran. Großeltern in? In Teheran. Teheran. Ja. Mhm. Du warst 4, als du nach Linz gekommen bist. Von Teheran weg. Von Teheran weg. Die Umstände zu besprechen, würde hier zu weit führen? Oder ich glaube, es wird den, Rahmen zersprengen. War das eine Flucht? War das es war keine Flucht. Eine Arbeitsbedingung, die für deine Eltern anders war? Oder war das die Liebe? Nein, also Flucht war es keine. Und für mich als 4-Jährige, meine Schwester war 2 Jahre, war das einfach ein großes Abenteuer, nach Österreich auch zu kommen. Und ich habe in Österreich auch, als ich am Flughafen angekommen bin, in Schwechat, habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Hund gesehen. Ja, wirklich? Ja, habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Hund gesehen. Und der hatte so richtig, der hechelte und hatte die Zunge draußen. Und ich habe nicht verstanden, als 4-jähriges Kind, was ihm da so aus dem Mund raushängt. Und ich habe gedacht, das ist ein Schinken oder irgendwas. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Und es war für mich eine ganz, ganz andere Welt, auf einmal mitten im Getümmel einen Hund zu sehen. Mhm. Gibt es keine Hunde bisher dort in deinem Leben? Es gibt schon Hunde. Aber Hunde werden im Iran ganz anders gehalten als in Österreich. Sie sind kein Familienmitglied, unter Anführungszeichen, sondern sie dienen lediglich dazu, etwas zu bewachen, das Haus und die Familie zu beschützen, so auf die Art. Ein Hund ist einfach ein Mittel zum Zweck und ist kein Schmusetier. Und es gibt natürlich auch Streuner und in Teheran gibt es halt viele streunende Katzen. Hunde sieht man sehr wenige. Und das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, das erste Mal in meinem Leben einen Hund zu sehen. Das heißt, ihr seid in geordneten Umständen nach Wien gekommen, so wie ein Urlaub, ein Ausflug, oder war das mehr? Nein, also mein Vater, der ist bereits ein Jahr zuvor in den Iran, nach Österreich gekommen und hatte ein Arbeitsvisum, weil mein Vater spezialisiert war auf die Reparatur von persischen antiken Teppichen und noch immer ist. Und dementsprechend hatte er eine Arbeitsstelle hier in Österreich, weil eine Fachkraft benötigt wurde. Und meine Mutter, meine Schwester und ich sind dann ein Jahr nach meinem Vater nach Österreich gekommen, in geordneten Verhältnissen. Also wir sind da ganz normal, ohne eine Flucht und ohne Asyl, nach Österreich gekommen. Zunächst mit einem befristeten Visum, dann später mit einem unbefristeten. Und nach 10 Jahren war es dann mit der österreichischen Staatsbürgerschaft. So, wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, mit meinen Kindern, die sind jetzt 11, aber nach Schottland an eine Schule gehen würde und die kommen halt mit und wir besprechen das und wir werden jetzt in Schottland leben. Genau. Und du hast deine Sprache mit dir getragen, als 4-Jährige, die Sprache war Persisch. Mein Vater hat dann gesagt, ja, und du gehst ab nächsten Monat gehst du dann in den Kindergarten. Mhm. Dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, ich kann ja gar nicht schreiben. Und dann hat er gesagt, das war ja mein Hauptproblem, dass ich gedacht habe, ich kann nicht schreiben. Eigentlich hätte ich ja sagen sollen, ich kann ja nichts sagen. Mhm. Weil ich hatte ja im Iran bereits ein Kindergartenjahr absolviert. Und dort lernt man im ersten Kindergartenjahr bereits die Buchstaben. Mhm. Und ich hatte natürlich einen totalen Stress, dass die Kinder es hier auch schon gelernt haben und nur ich nicht. Und dann hat sich mein Vater mit mir zusammengesetzt und hat mit mir das ganze Alphabet durchgegangen, bis ich alle Buchstaben gekonnt habe. Und dann, ist mir erst eingefallen, oje, ich kann ja kein Wort sagen. Und dann habe ich gesagt, Papa, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt in die Schule gehe, also in den Kindergarten, und ich kann mit keinem reden im Kindergarten. Und dann hat er gesagt, schau, du sagst immer nur bitte, danke, also bitte, wenn du was haben willst, danke, wenn dir jemand was gibt, und du zeigst auf alles hin und sagst, was ist das? Und dann hat er mir das beigebracht, was ist das und bitte und danke. Und das waren meine ersten Worte, mit denen war ich dann ausgerüstet und bin dann zum Kindergarten. Und habe dann natürlich meine Kindergartentanten ganz verrückt gemacht, indem ich auf alles hingezeigt habe und was ist das gesagt habe. Und nach einem Jahr Kindergarten hat es dann geheißen, ja, also die Colorise ist schon bereit für die Volksschule. Also sie braucht nicht einmal mehr Vorschule zu machen, die kann schon so gut Deutsch, die kann in die Volksschule gehen. Und in Linz haben wir eine Volksschule gehabt, ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist bei den Volksschulen, aber wir hatten da eine Volksschule gleich bei uns um die Ecke, und da gab es einen Einstufungstest. Und da gab es die A-Klasse und die B-Klasse. Und die A-Klasse, das waren die guten Kinder, die schon relativ weit waren, die schon sehr vieles konnten. Mhm. Und die B-Klasse, die noch ein bisschen Förderbedarf haben und etwas zwischen Vorschule und Volksschule. Und bin dann hin zu dem Test, und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, der war so prägend, dieser Test. Also eine mündliche Prüfung, und wo hat sie mich dann so gefragt, ja, weißt du denn die Adresse, wo du wohnst? Ich war 5 Jahre alt. Hab dann so gesagt, ja, Unionstraße war das damals. Die Hausnummer habe ich gesagt, die Türnummer habe ich gesagt, den Stock habe ich gesagt, Postleitzahl habe ich hier gesagt. Also, sehr toll. Na, weißt du denn zufällig auch eure Telefonnummer, die ihr zu Hause habt? Dann habe ich gesagt, ja. 0043 für Österreich, 732 für Linz und dann den Rest für unsere Nummer. Mhm. Dann hat sie mich mit ganz großen Augen angeschaut und hat zu mir gesagt, woher weißt du denn die Vorwahl von Österreich? Wo kennst du denn die? Und die gehen meine Eltern immer in den Iran durch. Mhm. Und das war für die so unvorstellbar, dass ein Kind mit Migrationshintergrund, was ja eigentlich in Linz, ich war das einzige Kind mit Migrationshintergrund, dass das nicht blöd ist oder dass das nicht einen Förderbedarf noch braucht. Das war für die so unvorstellbar. Die hat mich glatt in die A-Klasse geschickt, war eine der besten, auch in Deutsch, in meiner Klasse. Mhm. Und da war das, wo ich wirklich konfrontiert wurde damit, eigentlich würden wir annehmen, dass du blöder bist, dass du es nicht so drauf hast, so auf die Art. Das war das erste Mal, wo ich es gespürt habe in meinem Leben, Migrationshintergrund als Handicap. Und wenn man ihnen dann das Gegenteil beweist, ist einfach nur großes Erstaunen da. Mhm. Und das hat mich verfolgt bis in mein Doktoratsstudium, hat mich das verfolgt, dass Leute mich immer wieder für weniger gehalten haben und das nicht erwartet haben von mir. Und ich sie dann positiv überrascht habe. Und finde ich einerseits traurig, dass man so abgestempelt wird, wenn man einen Migrationshintergrund hat. Andererseits hat es mir natürlich gefallen, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Und das mache ich heute noch. Ich hoffe mit Erfolg weiterhin. Wenn wir das Positivste annehmen, warum die Leute das machen, denen du da begegnet bist, und die annehmen, dass du defizitbehaftet bist, warum glaubst du, machen die das? Weil sie es nicht anders kennen, weil sie Migrationshintergrund als etwas Negatives, als eine Last empfinden. Warum? Was genau ist deine Last? Weil ich glaube oder weil ich annehme, dass man davon ausgeht, also dass Einheimische davon ausgehen, dass Schule und Bildung grundsätzlich schon nicht leicht zu schaffen sind. Mhm. Ja? Und wenn man dann ganz andere Startbedingungen hat, nämlich aus ihrer Sicht noch schwierigere Startbedingungen, indem man zum Beispiel die Sprache seitens der Eltern schon mal nicht kann, das heißt, hast du mal keine Unterstützung, dann verstehe ich das schon, dass sie dann überrascht sind, dass das umgekehrt auch geht. Jedoch unterschätzen viele Leute die interkulturelle Komponente von Menschen mit Migrationshintergrund. Was heißt das? Das heißt, Menschen mit Migrationshintergrund haben beide Kulturen in sich und sind dementsprechend viel flexibler. Und das ist ja dann das Gegenteil von einem Defizit. Absolut. Das heißt, es ist nicht nur gleichwertig, es sind einfach zwei verschiedene Kulturen, die vollständig sind, halt, wenn man sie übereinander legt, natürlich das eine als Defizit empfunden wird, das fehlende Deutsch zum Beispiel, aber wenn man es nebeneinander legt, ist definitiv kein Defizit ist. Es ist aus meiner Sicht definitiv kein Defizit, absolut kein Defizit. Und eben obendrein so explosive Hochbegabungen wie in deinem Fall, die dann nämlich dann in diesen Rahmen, der aufgespannt wird, den unmittelbar und sofort ausfüllt. Ja, vielen Dank gar nicht für das Kompliment. Naja, das muss man schon sagen. Als Hochbegabte würde ich mich jetzt nicht naja, schon. Finden. Schau, du kommst in eine Umgebung und mit diesem Trick, das muss man sich ja merken, bitte danke und was ist das? Da wird schon auch Begabung dabei gewesen sein. Ja, zumindest da war ich einfach nur gehorsam und habe das gemacht, was mein Vater mir empfohlen hat. Ja, und es ist, ja. Und es ist halt voll aufgegangen. Ja. Es ist voll aufgegangen und es ist einfach, nein, es ist, ich habe mich eigentlich immer in meiner Jugend, wenn ich so nennen darf, in meiner Schulzeit, war das eigentlich immer ein Handicap. Also als ich in Oberösterreich war und auch dort gelebt habe und meine Schulzeit verbracht habe, habe ich meine persische Seite als einen Nachteil empfunden, weil ich gesehen habe, dass die Gesellschaft den nicht annimmt, diese Seite. Dass hier keine Anerkennung ist, dass keine Sprache ist, die einen Prestigecharakter hat, wie zum Beispiel, sagen wir mal, meine Eltern wären jetzt aus Großbritannien und meine Muttersprache wäre Englisch. Das sind natürlich Sprachen, die um einiges prestigereicher sind im Westen, als wenn man sagt, man spricht Persisch. Ich hätte jetzt einmal so geschwind gesagt, brauchbarer. Brauchbarer, ja, absolut brauchbarer, aber auch von der Gesellschaft mehr anerkannt. Mhm. Von der Gesellschaft mehr anerkannt und eben brauchbarer. Na klar, aber dieses Anerkennen, das wissen wir alle, dass diese ersten Sprachen, Französisch, genau. Englisch und so weiter, genau. Als nicht problematisch gesehen werden. Eben, und dementsprechend habe ich das immer so, also es war einfach immer schwierig. Es war schwierig, dass ich anders war. Ich war ja auch meistens das einzige Kind mit Migrationshintergrund in der Klasse. Und erst aber, als ich zum Studium nach Wien gekommen bin, habe ich erlebt, wie Menschen sich auch für meine persische Seite interessieren, wie viel offener sie sind. Wie interessiert man sich für deine persische Seite? Naja, indem man zum Beispiel fragt, wie man meinen Namen richtig ausspricht. Golriz. Genau. Und manche fragen ja dann auch, was der Name bedeutet. Kleine Blume. Ich habe dich das schon gefragt. Oder manche. Aha, okay, ich verstehe dich, was du meinst, ja? Ja, oder sie sind einfach interessierter. Interessierter, ja, woher genau stammst du? Und sie wissen auch selber einiges über den Iran und können ein bisschen auch was mitreden. Und man hat nicht das Gefühl, als würde man von einem anderen Planeten stammen. Ja, aber bist du dort gar nicht mehr? Bin ich gar nicht mehr. Ich bin auch im Iran, werde ich als Österreicherin wahrgenommen und in Österreich werde ich als Iranerin wahrgenommen, ganz witzig. Und als Austroperserin, wie sich viele Perser in Österreich nennen, Austroperser. Und ja. Ja, aber wenn ich mich dafür interessieren würde, dann würde ich mich für eine Vergangenheit von dir interessieren, die du ja kaum kennst mit 5 Jahren. Eben, man kennt es kaum und natürlich, man kann das aber nicht ausblenden, denn dass ich einen fremden Namen habe, das kann ich nicht ausblenden. Dass ich nicht ausschaue wie der 0815 Österreicher, das kann ich auch nicht ausblenden. Und dementsprechend fällt man schon auf. Und es ist halt die Frage, wie die Gesellschaft auch darauf reagiert. Denn ich kann mich als einen sehr gut integrierten Menschen bezeichnen, ohne wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich bin in Österreich sehr gut integriert. Aber dass diese Integration zustande gekommen ist, nämlich großteils durch Selbstinitiative, das möchte ich an der Stelle auch erwähnen. Und das wäre etwas, was mir aufgefallen ist, dein starkes Bildungsideal. Ja. Und das ist ja auch Thema unseres Gesprächs, das oben auf der Überschrift steht. Aber woher kommt das? Nun ja, meine Eltern stammen aus einer sehr bildungsaffinen Schicht. Und man muss die Perser ein bisschen differenzieren von den restlichen Zuwanderern in Österreich. Österreich hat ja keine gezielte Einwanderungspolitik. Und wenn man die Perser vergleicht mit der türkischen Bevölkerung in Österreich, so kann man das wirklich anhand der Bildung kategorisieren. Also man hat... Weil viele türkische Migranten aus einem Bereich der Türkei kommen, genau. Wo man einfach in irgendeinem abgeschiedenen Teil des Landes wohnt, wo Bildung noch nicht die große Tradition hat. Ganz sagen genau. Also viele türkische Einwanderer stammen eben aus Anatolien oder aus anderen Gegenden der Türkei, die großteils von bildungsfernen Schichten bevölkert werden. Und Perser, die in Österreich leben, stammen aus Städten, also es sind Stadtmenschen, also keine Landbevölkerung. Teheran. Mit französischem Hintergrund. Teheran, aber auch andere große Städte im Iran. Und sie haben einen ganz anderen Zugang zu Bildung, nämlich einen ganz verstärkten Zugang zu Bildung. Also Bildung ist ganz viel wert für diese Menschen. Und wenn man sich einmal anschaut, in Österreich arbeiten im Bereich der Medizin und generell in akademischen Berufen, in technischen Berufen, findet man sehr viele Perser in Österreich. Und Bildung ist einfach ein großes Gut und viele sind ja auch aufgrund der mangelnden Bildungsmöglichkeiten nach der Revolution eben auch ausgewandert. Und ich will auch noch erwähnen, dass in Kanada sehr viele persische Einwanderer leben, die von der Bildungsschicht um einiges noch höher sind als die Einheimischen in Kanada. Also man sucht sich da gezielt die Leute aus und viele, viele Perser fallen dann auch in dieses Schema hinein, das von der kanadischen Einwanderungspolitik begünstigt wird. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Bildung. Habt ihr die Umgebung gewechselt, als ihr nach Linz gekommen seid? Ihr wart in Teheran in einem bestimmten Kreis mit bestimmten Menschen, in einer bestimmten, ich weiß nicht, Schicht. Hat sich das geändert dann in Linz? Meine Eltern stammen aus einer finanziell sehr gut betuchten Schicht und sind dann nach Linz gekommen und hatten in Linz eigentlich keine Verwandten mehr. Also meine Schwester, ich und meine Eltern, das war's. Und die Freunde, die sich dann dort ergeben haben, waren die dann ähnlich? Meine Eltern hatten sehr wenig Kontakt zu Persern. Und es war ihnen immer wichtig, mit Österreichern in Kontakt zu stehen. Weil meine Eltern haben sich gedacht, wir leben in Österreich, wenn wir so viel mit Persern unterwegs sein wollen, können wir gleich im Iran bleiben. Die Schicht hat sich natürlich, also es hat sich natürlich vieles geändert. Das Haus, das wir in Teheran hatten, wurde zu einer Wohnung in Linz. Also es hat sich da schon vieles geändert, auch materiell hergesehen. Jedoch. Aber neue Freunde kommen ja dann sehr schnell neue dazu. Neue Freunde sind dazugekommen und wir haben sehr viele österreichische Freunde, die meine Eltern über Jahrzehnte lang jetzt begleitet haben. Und das war einfach, ich kann es gar nicht sagen, also ich bin eigentlich sehr stark mit Österreichern groß geworden. Also Perser in Österreich kenne ich ganz, ganz wenige, muss ich ehrlich gestehen. Aber welche Österreicher sind das einfach, sind das jetzt so wie in Linz halt zur Schule gehen, aus einer Mischung aus doch im Gymnasium? Ja, zum Teil waren das meine Schulfreundinnen und deren Eltern, wenn sich dann die Eltern untereinander kennenlernen und Arbeitskollegen meines Vaters, Nachbarn, ganz unterschiedlich. Und wir wohnen in Linz auch in einem Teil, wo es sehr wenige Migranten gibt. Linz ist ja auch sehr aufgespalten in verschiedene Gegenden, je nachdem, wo man wohnt. Genau. Ist man in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft auch vertratet. Ja. Golriz, was ist dann so irgendwie deine Botschaft? An die Welt. An die Welt. Was ist das Ideal, das man bei dir mitkriegt, wenn man mit dir in Kontakt ist? Mein Ideal ist, dass man offen sein sollte für fremde Kulturen, für fremde Menschen, für fremde Sprachen. Diese Offenheit, dieses Interesse und diesen Respekt, den man anderen entgegenbringen sollte. Das ist mein Credo. Das ist meine Maxime, nach der ich strebe in meinem Leben, so wie ich aufgewachsen bin. Dass man alle Menschen, egal welcher Kultur und welcher Religion sie zugehörig sind, als gleich betrachtet. Und dass nicht die Religion im Leben zählen sollte, sondern vielmehr die Moral und vielmehr das eigene Gewissen und die Stimme in sich zählen sollte. Mhm. Und man sich nicht viele Sachen vorgeben lassen sollte, nicht in so kleinen Bahnen denken sollte, nämlich seinen Blick ein bisschen öffnen sollte, seine Sehbreite, kann man das so sagen, gibt es das Wort überhaupt, ein bisschen verstärken soll, dass man einfach mehr wahrnimmt und dass man mit sich und mit anderen im Reinen ist, in dem Sinne auch. Du bist schon aber auch streng. Sehr streng, ja. Zu streng. Wo genau? Was ist da? Aber warum zu streng? Also warum zu streng und wo genau? Zum Beispiel, ich mag es gar nicht, wenn Menschen andere Menschen schubladisieren und wenn man einfach das Gefühl hat, nicht ich und meine Leistungen zählen und wie ich als Mensch bin, sondern einzig und allein meine Nationalität. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht aushalten kann, und das fragen mich alle aus dem Orient stammenden Menschen, sobald sie mich sehen, woher kommst du? Und dann frage ich mich immer, wie wichtig, wie wertvoll ist diese Frage? In Indonesien fragt man, wohin gehst du? Ja, das wäre vielleicht interessanter. Wohin gehst du? Aber woher kommst du? Inwiefern spielt das eine Rolle bei einem Menschen, den ich vor einer Sekunde kennengelernt habe? Naja, weil man es halt so fragt. Was fragt man sich sonst so? Wie heißt du? Ach so. Wie geht's dir? Was machst du so? Wie alt bist du? Was hast du für Hobbys? Ach schon, aber das kommt dann nicht mehr. Woher kommst du? Und dann ist es aus? Ja, einfach immer, woher kommst du? Und dann ist es aus. Ja. Nichts mehr. Mhm. Dann sagst du Iran? Sag ich manchmal nicht. Manchmal provoziere ich dann auch. Linz. Also wenn ich so sehe, es fragt mich irgendein Typ mit so einem ganz langen Bart. Und wo ich dann merke, wie, der ist schon vielleicht so ein bisschen radikal. Dann sage ich mal, aus Israel. Und die Wirkung ist dann? Ja, dementsprechend. Sie schauen dann immer ganz entsetzt. Was ist da der eigentliche Hintergrund dieser Frage? Woher kommst du? Das weiß ich nicht. Ich werde das auch nie verstehen, warum es wichtig ist, einen Menschen beim allerersten Mal, den man sieht, einfach zu fragen, woher kommst du? Dann kann man ja auch nach der Blutgruppe fragen. Ja, das wäre vielleicht wertvoller. Ich meine, in Indonesien, in Bali ist dann schon so, wenn man als Tourist dort ist und ich war mal an einer Schule dort und habe gearbeitet, aber als Tourist gibt es drei Fragen. Die eine ist First Time Bali, also heißt aber im Hintergrund, kennst du die Regeln, die Spielregeln? Okay, also implizit. Genau. Die zweite Frage ist, where do you stay? Das bedeutet, wie viel Geld hast du? Und die dritte Frage ist, when do you go home? Wie viel Zeitdruck hast du beim Kaufen? Und das ist auch schon, finde ich, sehr bemerkenswert. Aber das ist ein klares Profil in dieser Geschäftsumgebung, hat man diese drei Fragen. Dass man eben fragt, woher kommst du in einer sozialen Umgebung? Ich kann schon nachvollziehen auch. Ich meine, am Land, wie viele Kühe hat dein Vater hinterm Haus? Wird da vielleicht gefragt. Aber woher kommst du? Nee, doch, aus Überackern. Das Witzige, dass mich kein Österreicher jemals gefragt hat, beim ersten Kennenlernen, woher ich komme. Weil es eigentlich kein großes Thema ist, ja, weil was würde mir die Information liefern, außer weitere 17 Fragen? Eben. Und ich frage mich, was daran die Essenz ist. Was bringt mir die Antwort? Eben. Was bringt die Antwort? Ich meine, wenn du sagst zum Beispiel fremde Kulturen, ich habe schon den Eindruck, dass wenn man jemanden trifft, man wird schon, wird man es fremde Kultur nennen? Man nennt es Kultur, es ist doch eine andere Kultur. Naja, freilich, ja, fremd. Doch, fremd ist schnell, ist schon einmal was. Ja, fremd ist schnell ausgesprochen und vor allem alles, was unbekannt ist, ist meistens fremd und alles, was fremd ist, macht Angst. Mhm. Und was ich nicht kenne, das macht Angst. Und wenn ich nicht wirklich offen bin und wenn ich nicht wirklich interessiert bin, dann übernimmt mich meine Angst einfach. Mhm. Und dann lasse ich alles von meiner Angst nur mehr beherrschen. Mhm. Und das ist einfach auch ein Grund, warum die FPÖ zurzeit einfach auch so erfolgreich ist bei den Wahlen. Wenn man sich anschaut, die spielen einfach nur mit der Angst der Menschen. Mhm. Sie spielen damit und die Menschen sind wenig informiert. Sie haben keinen Horizont, sie sind wenig reflektiert. Dementsprechend haben dann solche Leute ein ganz leichtes Spiel, wenn sie dann provozieren und Angst machen. Und es ist ja auch die Integration, also die andere Seite, sehr viel schwieriger, wie das Demontieren. Ja. Du bist Integrationsbotschafterin. Ganz genau. Staatssekretär Kurz hat das gemacht, also noch Staatssekretär für Integrationssachen war, ÖVP, ja. Einer der jüngsten jetzigen Außenminister. Ja. Den triffst du so immer wieder? Nein, so treffe ich ihn nicht immer wieder. Aber ich bin im Team Zusammen Österreich. Das ist ein Projekt vom österreichischen Integrationsfonds, wie du richtig gesagt hast, unter dem Staatssekretär Sebastian Kurz. Da bin ich jetzt dabei seit ganz kurzem, seit Dezember 2014. Die Hauptaufgabe der Integrationsbotschafter liegt darin, eine Vorbildfunktion auszuüben für Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem für Jugendliche mit Migrationshintergrund, um zu ihnen an die Schulen zu gehen, ja, und ihnen zu zeigen, hey, ich habe auch Migrationshintergrund und ich habe es geschafft. Ich habe das und das gemacht und die ganz persönliche Geschichte vor allen zu erzählen. Mhm. Wie habe ich es geschafft? Was war meine Erfolgsstory? Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ich finde das ein tolles Projekt, nämlich, dass man einmal Ausländer, das Wort ist ja schon so schlecht behaftet, nicht eine negative Rolle zuschiebt, sondern hey, wir haben hier auch Parade-Ausländer. Es gibt in Österreich Leute, die vom Ausland kommen und die es ganz toll machen und die einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und du könntest genauso einer werden. Nämlich indem du dir dieses Beispiel zu Herzen nimmst. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das machen einige mit. Man kann das auf zusammenösterreich.at sich anschauen, wie viele Integrationsbotschafter es gibt. Und ich finde es toll, in diesem Team zu sein und freue mich sehr auf zukünftige Events. Sebastian Kurz hat ja auch das Wort Leistung in den Mund genommen. Ja. Und das war ja doch neu in dieser ganzen Diskussion. Ja, also Leistung ist ja, in Österreich darf man es ja fast gar nie laut sagen, wenn du etwas bist durch Leistung. Man muss sich ja fast schämen, wenn man zu engagiert ist, wenn man zu viel möchte. Da hat man dann sofort den Neid der anderen und dann ist man einfach nur mehr gierig, kommt man oft so vor. Gell? Und sicher, Integration durch Leistung, denn wir leisten etwas, wir haben uns integriert. Und wir zeigen das auch nach außen. Und ich finde es nicht schlecht, Leistung zu erbringen. Denn ich bin da in einem Land und ich bin hier nicht umsonst hier. Ich möchte zu dieser Gesellschaft beitragen und ich möchte wertvoll beitragen. Irgendetwas muss doch der Grund dafür sein, dass ich jetzt hier bin. Das ist die Gesellschaft, die mich ausgebildet hat. Ich habe in Österreich meine Ausbildung erhalten. Ich habe hier meine Freunde. Ich habe hier meinen Wohnsitz. Und ich möchte etwas zurückgeben. Und das ist einfach das etwas, was mir persönlich am Herzen liegt. Und wenn du sagst, wir haben uns integriert hier, heißt aber nicht, dass ihr oder du, deine Familie, eure Identität aufgegeben habt. Absolut. Das steht auch auf meinem Profil auf der Seite Zusammen Österreich, nämlich was bedeutet Integration für mich? Und für mich bedeutet Integration den Gewinn einer weiteren Kultur, nämlich nicht den Verlust der Identität, nicht den Verlust der eigenen Identität, überhaupt nicht, nämlich der Gewinn einer zusätzlichen Kultur. Das heißt, ja, dadurch, dass ich integriert bin, habe ich sowohl die persische Kultur, in der ich mich auskenne, als auch die österreichische Kultur, in der ich mich super auskenne. Und das finde ich wichtig. Das ist für mich eine Bereicherung und für die Gesellschaft eine Bereicherung. Und warum nicht? Und ist diese Identität für dich noch einmal leicht feststellbar oder ist es eine Transit-Identität, die eigentlich nicht viele Leute kennen? Es ist eine Transit-Identität vor allem, weil Kinder, die in meinem Alter nach Österreich gekommen sind mit 4, 5, die waren ja in ihrer eigenen Identität noch gar nicht gefestigt. Und natürlich, man schaut auf sein Elternhaus, das natürlich persisch ist und dann sieht man, ja, da gibt es persische Filme, persische Musik, persische Witze und dann pickt man sich hier und da die Sachen dann aus der Kultur raus, die einem gefallen. Und das Gleiche macht man eigentlich mit der österreichischen Kultur. Man pickt sich die und die Sachen raus, die einem gefallen. Zum Beispiel, ganz witzig, es ist total blöd, im Iran sind jetzt sehr viele Mädchen operiert. Also Schönheits-OPs sind im Iran ganz modern und total, ist jede zweite hat sich die Nase schon operiert. Und für mich als Perserin wäre ich eine Ur-Perserin, sagen wir mal so. Dann weiß ich nicht, vielleicht hätte ich mir die Nase auch schon operiert. Aber meine österreichische Seite sagt, du, natürlich ist doch am schönsten. Und das ist einfach, du nimmst dir dann die Elemente aus jeder Kultur, die für dich genau passen. Und gibt es viele Leute, die es gleich ticken wie du? Musst du die anderen Leute fragen. Aber so, wo du dich vertraut fühlst, ja. Wenige. Wirklich? Ganz wenige. Mhm. Ganz wenige. Es ist nämlich unterschiedlich. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Viele meiner österreichischen Freunde verstehen meine persische Seite nicht. Und persische Freunde habe ich ganz wenige, weil ich doch viel mehr Österreicherin bin und die persische Kultur kenne, aber mich nicht so leicht mit ihr identifizieren kann. Und wenn man zum Beispiel mit 15 nach Österreich gekommen ist aus dem Iran, dann ist man viel mehr Perser als Österreicher noch. Und ich bin doch mehr Österreicherin als Perserin. Mhm. Und meine persische Seite kommt hier und da zum Aufflackern, aber nicht so oft. Und wie flackert das dann? Zum Beispiel, meine persische Seite ist zum Beispiel meine unglaublich höfliche und gastfreundliche Seite. Also Freunde von mir sind unglaublich gerne bei mir zu Hause zu Gast, weil sie wissen, sie werden total bewirtet und ich liebe das total. Also ich mag das sehr gerne. Sie sagen immer, fühlt sich an wie bei unserer Oma zu Hause, wie bei der Oma. Und das ist ganz witzig, sagen mir viele meiner Freunde, dass es bei mir so ist wie bei ihrer Oma. Und dann denke ich mir von der Generation her, von der österreichischen Generation, dass da die Großmütter, die noch richtig bewirten, wo das früher noch in Österreich war, diese ganz starke Gastfreundlichkeit, das hat sich das dann mit der Zeit so abgestumpft. Und das hat sich zum Beispiel im Persischen heute, das ist gang und gäbe. Also der Iran ist ein sehr, sehr gastfreundliches Land. Ist man verwundbar, wenn man so lebt wie du? Ja, würde ich sagen schon. Weil man muss sich dann immer so zurücknehmen, wenn zum Beispiel österreichische Freunde in persische Fettnäpfchen treten. Das darf einen dann nicht verletzen. Man versucht sich dann herauszunehmen und weil die persische Kultur ist eine sehr, sehr höfliche Kultur und man kann ganz leicht in ein Fettnäpfchen treten. Ui. Und da muss man sich sehr herausnehmen, um nicht beleidigt zu sein. Gekränkt zu sein. Gekränkt zu sein. Das hat mit mir nichts zu tun, zu wissen. Genau. Und man muss sich auch immer vorhalten, der kennt ja die Kultur nicht, er kennt sie nicht und woher soll er es denn auch wissen? Und immer die Entschuldigung dafür bereit zu haben. Und das ist sehr schwierig und das ist einfach zum Beispiel das erste Mal, als ich in Österreich bei meiner Freundin eingeladen war, da war ich glaube ich 8 oder 9, da war ich bei ihnen zu Hause eingeladen. Und sie war zuvor 1-2 Mal auch bei uns eingeladen. Und meine Eltern haben groß aufgetischt, weil sie ja zu Gast war und die hat alles bekommen und so. Und ich habe, als ich bei ihnen zu Hause eingeladen war, nicht einmal ein Glas Wasser bekommen. Und das war für mich so ein prägendes Erlebnis. Das hat mich als Kind schon in meiner persischen Seite so gekränkt. Also ganz furchtbar war das. Das war ganz furchtbar. Oder zum Beispiel, dass meine Freunde, meine Freundinnen in meinem Alter, als ich in der Schule war, also wenn ich war 10, die sind zu uns nach Hause gekommen und haben meine Eltern nicht begrüßt. Mhm. einfach nicht grüßen zu können, das war für mich ein Schock. Mhm. Das war für mich ein Schock, dass das die Kinder nicht können. Oder zum Beispiel, wenn sie eine Jause mit hatten oder wenn ich eine Jause mit hatte, dann wollten meine Schulfreundinnen immer von meiner Jause auch haben. Also darf ich auch und so. Die Mama hat immer mehr eingepackt, weil die anderen. Und wenn sie selbst was mit dabei hatten, dann haben sie es nicht geteilt. Und dann haben sie es nicht angeboten. Und das war ganz, ganz schrecklich für mich, weil ich das aus der persischen Kultur ganz anders kenne. Das hat mich furchtbar verletzt. Furchtbar verletzt. Und das waren zum Beispiel Seiten, das war dann dieses Verwundbare. Mhm. Das hat mich dann sehr verwundet. Und andererseits haben dann auch Perser Sachen gemacht, die mich in meiner österreichischen Seite sehr gekränkt haben. Perser, die eher im Iran aufgewachsen sind und in Österreich gelebt haben, die haben dann was gemacht, die mich in meiner österreichischen Seite sehr verwundbar gekränkt hat einfach. Zum Beispiel, dass man gemerkt hat, dass das klingt jetzt sehr verallgemeinisierend, aber dass sie oft einem ins Gesicht gelacht haben und was ganz anderes gedacht haben und sehr viel, auf Englisch sagt man Gossip, betrieben haben, also sehr viel Tratsch und keine ehrliche Seite hatten. Und das habe ich immer in Österreich, an Österreichern sehr geschätzt, dass wenn sie zu einem gut waren, also wenn sie die ins Gesicht gelacht haben und man sich wirklich gut verstanden hat, dass dann normalerweise dann auch das wirklich gepasst hat zwischen einem. Also da war man sich dann sicher, dass man mit dem eigentlich gut kann, das passt. Und nicht, dass der dann zu jemandem dann nachher geht und sagt, die ist so furchtbar und die hält man nicht aus. Aber das würdest du niemals, niemals erwarten von jemandem, mit dem du so bist. Aber auf der persischen Seite, das ist was ganz anderes. Also man kann da ist das schauspielerische Talent um einiges weit besser ausgeprägt. Ja. Um einiges. Mhm. Und das ist dann was mich in meiner österreichischen Seite sehr gekränkt hat. Und deswegen, hab's mir dann rausgepickt. Und ja, so wird man dann groß. Mhm. Wenn man hier und da mal verwundet wird. Und du bist ganz angekommen. Ich meine, du warst vielleicht nie weg. Ja. Wahrscheinlich nicht. Der persische Witz ist noch eine andere Geschichte, aber da gibt es vielleicht sogar Bücher. Ja, persische Witze finde ich bis heute nicht lustig, aber... Gibt sie? Ich könnte jetzt keinen erzählen. Okay, aber es gibt sie? Sie sind anders? Ja, die Perser lieben sie und finden sie alle lustig und dann merkt man, dass man nicht dazugehört, wenn man als Einziger nicht lacht. Ich möchte nämlich eine Buchreihe machen, der... chinesische Witz oder der persische Witz oder der österreichische Witz, weil da gibt's eben, wenn du sagst, es gibt Unterschiede, das wäre schon wiederum sehr lustig, das sich näher anzuschauen. Ja. Colris, darf ich dir noch etwas Ananas einschenken? Nein, danke. Ananassaft einschenken. Ich habe heute genug tropisches Flair. Jetzt kommt die Sonne raus bei uns in der Sky Lounge, über den Dächern in Floridsdorf, drüben der Baumax, die Ladezone. Doch eine gewisse Industrieromantik hier, aber die Sonne tut schon ganz gut im Frühling. Ja, absolut. Frühling die jetzt. Wintersonne. Ja. Frühling ist ja noch nicht da, das wäre dann das persische Neujahr, wenn Frühling da wäre. Ein säkulares Fest? Ein absolut säkulares Fest, das ist das einzige persische Fest, das ich feiere. Feiern alle 2 Wochen lang. Ah ja, 2 Wochen lang? 2 Wochen lang und am letzten Tag bin ich auf die Welt gekommen. Oh, und wann geht's los? Unterschiedlich. Ja. Der Frühling beginnt immer 21. 22. März. Ach so, der Frühling. Ah, genau. Verstehe. Das neue Jahr startet genau, wenn der Frühling startet. Und du bist zur Welt gekommen am... Am 14. Tag. 14. Tag. Am letzten Tag. Ja, fein. Colris Gilak. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke, dass du auch extra dafür hergekommen bist und uns nämlich wirklich mit deinen Erzählungen einfach einen Einblick geschenkt hast, ja, in etwas, was wir sonst eigentlich nur von, ja, wenn überhaupt, von außen kennen. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich für dein Interesse, lieber Lothar. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft vielleicht noch etwas ausbauen können. Genau. Vielleicht nämlich zu einem speziellen Thema in diesem Bereich uns etwas genauer anschauen, was uns beide interessiert. Passt. Und auch die Hörer. Gerne. Ja, das war Lob und Tadel aus Wien. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.